B. In der sogenannten Chronica Tiburtina, einer chronistischen Kompilation, angeblich um 1240 geschrieben, ist neben einem Verzeichnis der Kaiser auch ein Papstverzeichnis enthalten. Diese Tiburtina stellt nach Holder Egger teilweise einen reinen Auszug aus einer anderen Chronik der Tivoleser dar. Ihre Anlage ist folgende. Jede Seite ist in vier Kolumnen geteilt. In der ersten Kolumne stehen sämtliche Inkarnationsjahrzahlen von 1 bis 1242. In der zweiten Kolumne stehen die den Inkarnationsjahren entsprechenden Indiktionszahlen, in der dritten die Päpste, in der vierten die Kaiser. Nach Holder Egger ist nun in der Chronica Tiburtina die Chronologie vollständig in Verwirrung geraten. Von sämtlichen Päpsten stehen darin nur 8 zu dem Jahr, welches ihnen nach der Tivoleser Chronik, der Vorlage, zukam. Meist sind sie nur um wenige Jahre öfter nach unten, seltener nach oben verschoben. Aber es finden sich auch Differenzen bis zu 25 Jahren. Diese Verschiebungen erklären sich nur so, dass der Schreiber wohl schon der Mutterhandschrift von Tiburtina zuerst auf jeder Seite die Zahlenkolumnen ausschrieb, dann den Text der Papstkolumne, dabei oft nicht die genügenden Jahreszeilen für die Anzahl der Pontifikatsjahre freiließ oder über sie hinausschrieb, ohne zu beachten, zu welchem Anfangsjahr die Päpste in seiner Vorlage standen. Dass er nach langem Abirren denn doch immer wieder in die richtige Jahreszahl einmündete, war leicht, wenn er doch einmal die Vorlage besser beachtete. Der Chronist und Abschreiber, den uns Holder Egger hier schildert, muss ein wahres Prachtexemplar von einem Idioten gewesen sein. Gedankenlos und unaufmerksam bis zum Exzess schmiert er seine Vorlage ab, und es ist bei ihm ein seltenes Vorkommnis, wenn er einmal so viel Energie aufbringt, dass er seine Vorlage genau ansieht. Eben weil ja bei ihm, wie aus der Anlage seines Werkes hervorgeht, die Chronologie die Hauptsache sein sollte, deshalb legt er auf die Richtigkeit der Chronologie nicht den mindesten Wert. Deshalb merkt er auch später seine unglaublichen Schnitzer niemals. Oder ist er zu faul, die Fehler zu verbessern? Selbstverständlich ist auch die Chronologie der Kaiserkolumne vollständig zerrüttet. Es kam daher, meint Holder Egger, dass ein Schreiber gar nicht mehr beachtete, dass auch jedem Kaiser bestimmte Jahreszahlen und ein bestimmtes Anfangsjahr zukam, da sie von der Jahreskolumne weiter abstanden. Schwerer zu erklären ist es, dass in Tiburtina an mehreren Stellen die richtige Reihenfolge der Päpste, namentlich von Leo II. Bis Johann XII. Verwirrt, in der Kaiserkolumne Friedrich I. vor Konrad III. Gestellt ist. Kommentar überflüssig. C. Ein Papstverzeichnis enthält auch die Chronica S. Mariae de Ferraria. Über diesen Papstkatalog berichtet B. Schmeidler wie folgt. Freilich bieten die Textstellen von den bisher bekannten Parallelen nicht unbeträchtliche Abweichungen. Die Zahlen folgen abwechselnd verschiedenen Katalogen. An den Zahlen der Päpste fällt zunächst auf, dass sie fast niemals Tagesangaben, öfter auch keine Monatsangaben enthalten. Dafür sind dann oft die Jahres- bzw. Monatsziffern um 1 höher, als es der Wirklichkeit oder den Angaben nahestehender Kataloge entspricht. Gar nicht zu erklären ist Calixt II. Mit Annus 6, Mensis 8, während ihm die meisten Kataloge Annus 5, Mensis 10, dies 13 geben. Direkt auf die universale Geschichtsverfälschungsaktion werden wir gestoßen, wenn wir hören, dass in verschiedenen Papstkatalogen Päpste angeführt werden, die auch die historische Forschung als fabelhaft erklären muss. So hat zum Beispiel der fantasiegewaltige Martin von Troppau, derselbe, der auch für die Päpstin Johanna eine so erfolgreiche Reklametätigkeit entwickelte, in seiner Chronik die fabelhaften Päpste Donus II. Zwischen Benedikt VI. Und Bonifaz VII. Und Johannes dem 15. zwischen Johann den 14. und 16. Diese fabelhaften Päpste hat Martin in Übereinstimmung unter anderem mit dem angeblich zu Ende des 12. Jahrhunderts von dem päpstlichen Kämmerer Cencius, dem späteren Papst Honorius III. Angefertigten Papstverzeichnis. Auf die Frage, wie in die Papstkataloge die ungeheuerliche chronologische Verwirrung und sogar fabelhafte Päpste eindringen konnten, hält natürlich die historische Forschung allererst die Erklärung zur Hand, diese Mängel seien zum großen Teil den Abschreibern zur Last zu legen, die bei ihrer Arbeit nicht mit der nötigen Sorgfalt und Genauigkeit verfahren hätten. Klassische Gedankenlosigkeit der mittelalterlichen Schreiber. Zum anderen aber sei die Ursache des Wirrwarrs in der Zeitrechnung der Päpste in dem Umstände zu erblicken, dass an der Kurie das ganze Mittelalter hindurch versäumt wäre, offiziell die Ereignisse am Papsthofe aufzuzeichnen. Ausnahmsweise habe wohl einmal ein Angestellter an der Kurie oder ein Geistlicher in Rom den Todestag eines Papstes angemerkt, die päpstliche Kanzlei jedoch oder die Kurie überhaupt habe von Amts wegen keine Veranlassung genommen, derartige Daten und Vorkommnisse schriftlich niederzulegen. Diese Tatsache muss denn doch überaus befremden. Fast in jedem Kloster führte man ein Nekrologium, in Rom am päpstlichen Hofe sah man hierin ein unnötiges Bemühen. Während zum Beispiel in Auxerre, als bald nach dem Tode eines Bischofs die Hauptereignisse aus seiner Geschichte niedergeschrieben wurden, wurde man in Rom merkwürdigerweise auch durch den Schaden eines chaotischen Wirrwarrs in der Chronologie und der Geschichte der Päpste nicht klug. Das Kleinlichste und Nebensächlichste, das Albernste und Unbedeutendste, das kleinste Anekdötchen wurde im Mittelalter, angenommen die schriftliche Überlieferung sei historisch, der Nachwelt schwarz auf weiß überliefert. Die Hauptereignisse der mittelalterlichen Jahrhunderte, die Daten in der Geschichte der Päpste, wie übrigens auch der Kaiser und Könige, waren eines gewissenhaften Aufzeichnens gehörigen, das heißt amtlichen Ortes, nicht wert. Dabei ist es bekannt, dass seit den frühesten Zeiten der Name des jeweiligen Papstes in den Diptychen bzw. im Kanon der Messe genannt wurde. Und dass nach einem Befehl des Papstes Hadrian II. Vom Jahre 868 der Name seines Vorgängers Nikolaus I. in den Kirchen bei der Messe erwähnt und zu diesem Berufe in die Sakramentarien oder abgesonderte Diptychen eingeschrieben werden solle. Das heißt, in den Kirchen sollte man wenigstens wissen, wer denn überhaupt die höchste kirchliche Würde innehatte, in Rom aber fand man es nicht für nötig, offiziell die Todestage eines verstorbenen Papstes anzumerken. Da überließ man es der Initiative eines Klosterinsassen in Deutschland oder Frankreich, das bekannt gewordene Ereignis aufzunotieren, mit dem Ergebnis, dass der Deutsche etwa den 7. März, der Franzose den 12. März als Datum eintrug. Es will fast scheinen, als hätte man in Rom vor einer amtlichen Aufzeichnung der Papstdaten Angst gehabt. Natürlich ist des Rätsels Lösung darin zu suchen, dass die Geschichtsfabulisten der Renaissance wohlweislich vermieden haben, ein offizielles historisches Schriftstück mit festen Daten ihrer gefälschten Papstgeschichte dem kritischen Auge der Nachwelt zu liefern.